Verkehrte Welt. Erst geht der Comedian, dann der Präsident. I can't believe that you're leaving before me. Trauer, Verzweiflung, Nachrufe. Sicherheitshalber stellt Jon Stewart klar, er stirbt doch gar nicht. Guys, let me make something clear. I'm not dying. Nein, er stirbt nicht. Das linke Gewissen der Nation hört lediglich auf. Bereits im Februar hat Jon Stewart es in seiner Daily Show angekündigt, in Form einer Liebeserklärung. Ich werde nicht vermissen, im Fernsehen zu sein. Ich werde vermissen, nicht mehr hierher zu kommen. Ich liebe euch alle so sehr. Eine Liebeserklärung, die hörbar erwidert wurde. Jon Stewart kann zwar liebevoll, vor allem aber anders. In Richtung Politik kennt er wenig Gnade. Eine Zeitung nennt ihn den Stand-up-Comedian, der zu einem der meistgefeierten politischen Satiriker geworden ist. From Comedy Central's World News Headquarters in New York, this is The Daily Show with Jon Stewart. Der Republikaner und Möchtegern-Präsident Donald Trump, der Mann, der an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen will und für den die Einwanderer vor allem eine Verbrecherbande sind, das ist einer, auf dem auch Zielscheibe stehen könnte. Jon Stewart nennt den New Yorker ein reiches, verrücktes, selbstgefälliges Monster. My name is Jon Stewart. This Trump guy is a rich, crazy, egotistical monster. People like him are supposed to buy the candidates, not be them. Kurz, Leute wie Trump sollten die Kandidaten kaufen, nicht selber antreten. Für Häme und Spott, für scharfe Interviews und böse Parodien hat die Daily Show fast schon jährlich einen Emmy-Fernsehpreis bekommen, war Vorbild für die Heute-Show des ZDF und an Jon Stewarts Seite ist Stephen Colbert groß geworden, der Mann, der nun David Letterman nachfolgt. Im Bäumchen wechselt das Spiel der Comedy-Shows, übernimmt Trevor Noah die Daily Show. Ein Südafrikaner mit Schweizer Vater spricht auch Deutsch mit ganz besonderem Zungenschlag. I learned German as well. I've been told, and it is a true story, that my German sounds distinctly Hitlerish. Ein farbiger mit eindeutig hitlerischem Deutsch, vielversprechend. Für Jon Stewart bedeutet das ein neues Leben mit neuen Freunden. I'm gonna have dinner. Ich werde Abendessen haben mitten in der Woche mit meiner Familie. With my family, who I have heard. Verschiedene Quellen sagen, es sollen ganz entzückende Menschen sein. Oder es kommt doch alles ganz anders. Letzte Hoffnung, Präsident Obama. Der könnte verfügen, Jon Stewart darf die Show schlicht nicht verlassen. In fact, I'm issuing a new executive order. That Jon Stewart cannot leave the show.